Al-Jihad Mahdi ila Qiyam Saa. Denn Jihad wird es geben bis zum jüngsten Gericht. Diese Religion ohne Wissen funktioniert nicht. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراب وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله يا فارسا عاث القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما ومضى الخنوع بذلة حتى Die Asha'ira sagen, Allah Tabarakatala hat 7 Eigenschaften. Und die Maturidier sagen, Allah Tabarakatala hat 14 Eigenschaften. Wie konnten sie das jetzt zusammenbekommen? Die Asha'ira sagen, Allah Tabarakatala hat nicht die Eigenschaft der Rahma. Also wenn du fragst, ist Allah gnädig? Ein richtiger Asha'ri muss dir sagen, eigentlich nicht. Weil das passt nicht zu unseren Regeln, die wir aufgebaut haben. Dann sagst du ihm, Ya Rabbi al-Alamin, Schwachkopf, wer soll zu dir gnädig sein, Yomul Qiyamah, außer Allah, Tabarak wa Ta'ala. Allah, Tabarak wa Ta'ala, jede Surah beginnst du bis, Bismillahirrahmanirrahim. Also Ahl Sunnah wal Jama'ah machen keinen Unterschied zwischen Koran und Sunnah. Das ist dasselbe für uns. Außer in Sachen, wo Allah Tabaraka wa Ta'ala einen Unterschied gemacht hat. Warum? Weil Koran und Sunnah alle beide sind von Allah Tabaraka wa Ta'ala. Warum? Allah Tabaraka wa Ta'ala sagt, وَمَا يَنْتِقُوا أَنِ الْحَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا. Er redet nicht Sachen, die aus seinem Kopf sind, aus was er möchte. Sondern all das, was er sagt, ist Wahi, ist eine Offenbarung. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم Wie wir gesagt haben, werden wir bi'iznillahi ta'ala mit Allahs tabaraka wa ta'ala Erlaubnis, werden wir mit unserer Durus beginnen. Wie ihr wisst, jede Sekte, jede Religion, jede Partei hat Eigenschaften, die spezifisch sind für diese Gruppe. Wenn wir zum Beispiel über die Kommunisten reden, dann müssen wir auch Sozialismus erwähnen. Zum Beispiel, was sind die Kommunisten? Die haben einen Herrscher, der Mensch, also der normale Mensch oder Bürger, er hat kein Recht auf Eigentum, sondern alles, was er hat, gehört dem Staat. Er hat nur einen Lohn von dem, was er auf privat Eigentum hat er kein Recht. Zum Beispiel, wenn wir über Demokratie reden, erwähnen wir Sachen, die spezifisch sind für die Demokratie. Ungerechtigkeit, Betrug. Betrug, was ist das Wort? und so weiter und so weiter. Wenn wir über die Christen reden, dann erwähnen wir bestimmte Sachen. Wenn wir über die Juden reden, erwähnen wir manche Sachen, die wir früher erwähnt haben. Zum Beispiel, dass sie haben ihre Eigenschaften. Genauso hat die Akida Ahl Sunnah wal Jama'a, oder die Gruppe, die Träger dieser Akida, haben ihre Eigenschaften. Und wir werden, biiznillah ta'ala, wie wir gesagt haben, über diese Eigenschaften reden. Beweis, Lena, also uns, wir haben sowieso die Überzeugung, dass dies der wahre Weg ist. Warum? Weil Rasul sallallahu alaihi wasallam uns das gesagt hat. Der wahre Weg ist welcher? Auf dem ich bin und meine Freunde, Sahaba. Hm? Ihre Nacht, also die Nacht auf diesem Weg, ist so hell wie der Tag. Aus diesem Weg wird abweisen nur der illa halik. Yani la yazagu anhu illa halik. Kaif nukal haz? Also von diesem Weg wird nur der Zerstörte abweichen. Allahs, der verloren hat, in jedem Sinne. Ja? Das ist unser Beweis. Zweite Sache ist, wir erwähnen diese Sachen für uns, damit unser Yaqin, was haben wir gesagt? Überzeugung ganz stark wird. Und das ist erlaubt. Warum? Weil Ibrahim a.s. zu Allah tabaraka wa ta'ala sagte, Ereni keife tuhil mauta. Lass mich sehen, wie du die Toten zum Leben erwächst. Und Allah tabaraka wa ta'ala fragte daraufhin, awalam tu'min? Glaubst du denn nicht? Subhanallah. Nein, natürlich. Wir glauben auch und zweifeln nicht daran, dass der auf dem Weg von Rasul sallallahu alaihi wasallam ist und seine Sahaba, der braucht sich keine Sorgen zu machen. Weil Rasul sallallahu alaihi wasallam hat ja eine Sache befohlen, du machst sie, du kannst sicher keinen Fehler machen. Warum? Weil du machst das, was Rasul sallallahu alaihi wasallam dir gesagt hat. Zweite Sache, wir haben Beweise in jedem Sinne. Also Beweise aus den Texten von Kitab und Sunnah, Beweise aus Ijma und Beweise yani Akliye. Also, wie sagt man das? Rationelle? Verstand. Also, als Beweis, dass dies der beste Weg ist, ohne Zweifel. Taib, wir werden jetzt biiznillah ta'ala, also die Punkte eins nach dem anderen, also der erste Punkt, der zweite Punkt, ihr könnt, also der Punkt selber, wenn ich nur die Überschrift nennen würde, würde reichen. Wallahi. Nur die Überschrift. Zum Beispiel Nummer 1. Al-Iqtisar fi Talaki al-Kitabi wa Sunnah. Die Ahli Sunnah wal Jama'ah. Die erste Eigenschaft von denen ist, dass sie sich in ihrer Aqida, in ihrem Glauben, dass sie sich auf Koran und auf Sunnah verlassen. Also ihre Ahkam, also die Religion, den Glauben und die Rechtssprüche nehmen sie von wo? Von Kitab und Sunnah. Gibt es irgendwas, was gegen Koran oder Sunnah spricht? Oder Koran oder Sunnah sprechen dagegen? Wird nicht genommen, in keinem Sinne. Ja? Wie die Imame zum Beispiel gesagt haben, berühmt, yani an Imam Abi Hanife, meselen, auch Imam Shafi, rahimahullah ta'ala, als die sagten, wenn du oder mein Mazhab ist Hadith und Sahih. Das ist mein Weg. Wenn ihr ein Hadith findet, also der Sahih ist, der gegen das spricht, was ich gesagt habe, dann nimmst du den Hadith und verlässt das, was ich gesagt habe. Und das ist ein Beweis gegen wen? Gegen die Mutaassibin, Mutashaddidin. Also gegen die sich blind an einen bestimmten Mazhab halten. Obwohl das jetzt ein anderes Thema ist, ob man sich ein Mazhab halten darf oder nicht. Darüber werden wir biiznillah ta'ala während oder unserer Durus reden. Also der erste Punkt ist, die Träger dieser Aqida, Aqida Ahl Sunnah wal Jama'ah, verlassen sich auf Koran und auf Sunnah. Hm? Die nehmen ihre Religion aus Koran und aus Sunnah. In welchen Sachen? In Aqida, wie wir gesagt haben jetzt. In Ibadah, in Ibadat. Von wo nehmen wir unsere Ibadah? Von Koran und Sunnah. Warum? Weil in Ibadah ist Asl. Also grundsätzlich ist alles verboten. Außer was Allah, tabaraka wa ta'ala, dir befohlen hat oder erlaubt hat. Oder Rasul sallallahu alaihi wasallam. In anderen Sachen, also nicht in Ibadah, sondern in weltlichen Sachen, alles ist erlaubt. Grundsätzlich ist alles erlaubt. Außer, also nicht in Ibadah, nicht in Religion. Alles ist erlaubt. Außer was Allah tabaraka wa ta'ala oder sein Prophet verboten haben. Zum Beispiel Essen, alles ist halal, alles ist erlaubt. Außer bestimmte Sachen, die Allah tabaraka wa ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verboten haben. Oder nicht? Kleidung, alles ist erlaubt. Außer was Allah tabaraka wa ta'ala verboten hat. Ila akhiri. Bis ila akhiri, wie sagt man das? Und so weiter, oder bis zum Ende. Oder Unendlichkeit. Und in Ibadah ist alles verboten. Alles. Du kannst nicht jetzt kommen und eine Ibadah verrichten. Ohne Ilm, ohne Beweise. Warum? Weil damit die Ibadah angenommen wird, haben wir zwei Voraussetzungen. Und das wären? Ikhlas. Nia, yani? Genau, es muss nach der Scharia. Nach der Scharia laufen. Barakallahu fik. Taib. Was nehmen wir noch aus Kitab und Sunna? Unser Benehmen. Du kannst nicht, subhanallah, es gibt heute Brüder, die haben Islam angenommen. Wie wir. Wir haben Islam angenommen, wir alle. Es gibt Brüder, die haben Islam angenommen. Aber die haben den ganzen, wie sagt man das, Inventar aus dem Kaffeehaus und aus der Disco mitgenommen. Das Gehen in die Moschee, kommt rein, macht den Brüdern Angst. Was ist, subhanallah, wo bist du? Bist du hier? Allahu mustan. Das Sitzen, das Essen, das Reden. Allahu mustan. Er hat alles mit sich genommen. Aber das darf man nicht. Du hast ein neues Leben begonnen. Dein Achlak, dein Benehmen nimmst du von wo? Von Koran und Sunna. Wenn du jemanden nachmachst, dann musst du wen nachmachen. Nicht nur das. Wenn jemand jemanden nachmacht, haben wir das nicht erwähnt? Wenn jemand jemanden nachmacht, dann macht er nur den nach, über den er denkt, dass er besser ist als er. Oder er macht den nach, den er liebt. Deswegen machen die Brüder aus diesen Tüchern, die binden so und lassen hier so eins, damit sie wem ähnlich sehen. Oder manche Brüder, die diese tschetschenischen Kappen tragen aus Schafwolle, diese großen, damit sie wem ähnlich sind und so weiter und so weiter. Aber wen folgen wir? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Das werden wir dann später bismillah ta'ala erwähnen. Was ist das Gegenteil von Ahli Sunnah wal Jama'ah? Alle anderen Aqaid. Von wo nehmen sie ihre Aqida, haben wir gesagt? Die Sufis nehmen ihre Aqida aus ihren Träumen. Der Sheikh ist selber der. Die Sufis sind so etwas wie Demokraten. Die haben den Sheikh. Was der Sheikh sagt, erlaubt, erlaubt. Was er sagt, haram, haram. Genau wie das Parlament. Das Parlament sagt, erlaubt, erlaubt. Subhanallah. Wir sagen, Allah, was Allah tabarak wa ta'ala haram gemacht hat, bleibt für immer haram. Egal, wo wir leben, in welchem Land und also in welcher Zeit. Was Allah tabarak wa ta'ala halal für uns gemacht hat, wird für uns immer halal bleiben. Und keiner wird uns das verbieten können. Wenn wir es nicht machen, aus bestimmten Gründen, das ist dann eine andere Sache. Aber wir werden niemals sagen, es ist haram, wenn es Allah tabarak wa ta'ala zu halal erklärt hat. Die Schia zum Beispiel. Wer sind, von wo nehmen sie ihre Akida? Die Imame, die unfehlbar. Wie? Unfehlbar. Unfehlbar. Also die keine Fehler machen. Niemals. Masumin, also die machen keine Fehler. Von dort nehmen sie ihre Akida. Der Menhaj von Rafida ist so, dass sie keine Regeln haben. Aber wir haben Regeln. Das sind diese Regeln. Wir leben nach bestimmten Regeln. Und aus denen gehen wir nicht raus. Die Schia haben keine Regeln. Jeden Tag gibt es eine neue Regel. Jeden Tag gibt es eine neue Sache. Und danach leben sie. Subhanallah. Taib. لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. على كل حال الله تبارك وتعالى هات دي أهل السنة والجماعة Wie sagt man das? Er hat sie beschützt. Mit wem? Mit Koran und Sunna. Warum? Wir wissen, dass Koran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, keiner zweifelt an die Richtigkeit, ja? Des Korans und der Sunna, As-Sunna Sahih. Die zweite Sache ist auch wichtig. Also alles ist wichtig. Wie gesagt, wenn ihr nur die Punkte einzeln, die Überschriften 1, 2, 3, wenn ihr nur die schreibt und lernt, auswendig, wallahi, reicht euch vollkommen ohne diesen Scherch. Wie sagt man Scherch? Okay. Ohne diese Erklärung, die wir also kurz erwähnen, weil das Buch ist lang, aber es ist sehr wichtig, weil wir brauchen es unbedingt. Zweite Sache ist, die Träger dieser Aqida, die Aqida Ahl Sunnah wal Jama'ah, ihre Eigenschaft die zweite Eigenschaft können wir sagen ist, sie sind ergeben Koran und Sunnah und verstehen Koran und Sunnah wie es die früheren Generationen das verstanden haben. Könnt ihr euch das erinnern, als wir das erwähnt haben? Wir haben das erwähnt, nicht in dieser Form, aber so ähnlich. Die sind ergeben Koran und Sunnah. Das, was in Koran steht und in Sunnah steht, das machen sie auf jeden Fall. Aber manche Sachen, die man nicht sofort verstehen kann, also auf den ersten Blick, auf wen verlassen sie sich? Auf die Sahaba und auf die von den Sahaban und Tabin gelernt haben. Bis jetzt. Also sie können nicht jetzt kommen, wie es die heutigen modernen, sage ich mal, Muslime machen. Die kommen mit einer Sache, die nie jemand vor ihnen gesagt hat. Und dann kommen sie damit und sagen, was? Die Leute waren früher zurückgeblieben. Und die konnten diese Sache nicht. Wisst ihr, was für ein Schwachsinn ich gehört habe? Einer kommt zu mir und sagt, die Muslime früher hatten also lange, wie sagt man das, Bärte, weil sie kein Rasierzeug hatten. Ich sage, la ilaha illa ant. Und wieso hatten sie dann Rasierzeug beim Kopfrasieren im Hajj? Warum hatten sie Schwerter, subhanallah, er kann einen Stein damit zerteilen? Lächerlich, subhanallah. Warum? Wie denkt er? Er denkt wie der, also wie die Menschen, die sich heute eine Welt, jeder für sich, hat sich eine eigene Welt gebaut mit eigenen Händen, die er nicht verlassen will. Für diese Welt, die er aufgebaut hat, für diese Religion, die er aufgebaut hat, er hat sich selber eine Scharia gemacht. Und die will er mit Koran und Sunna beweisen. Er hat zuerst eine Überzeugung, dann sucht er Beweise für seine Überzeugung. Allahu Akbar. Das ist was? Dalal und Mubin. Also wie sagt man? Ihr Weg. Ihr Weg. Oder ihr Gang oder wie auch immer. Allahu Akbar. Was macht ein Muslim? Er schaut zuerst auf die Beweise. Und aufgrund dieser Beweise baut er bei sich eine Meinung auf. Aber die machen das falsch. Und die können sich niemals aus dieser Welt rausziehen. Welche sind das? Das ist die schlimmste Art. Das sind Leute, die sich auf das Ich bin Muslim aslen. Auf das verlassen sie sich. Obwohl der nicht mit Islam zu tun hat. Wie ich einmal gesagt habe, ich frage einen, bist du Muslim? Er sagt, ich bin Türke. Ich sage, Allahu Akbar. Das bedeutet, du bist Muslim. Obwohl wir wissen, dass die meisten Türken heute nicht viel mit dem Islam gemeinsam haben. La hawla lana wa la quwwata illa billah. Die dritte Sache ist Al-Ittiba' wa tarkul Ibtida'. Die dritte Eigenschaft. Sie folgen und halten sich fern. Was? Von Bid'ah, also von neuen Sachen. Also sie folgen wem? Folgen Salafus Salih, den früheren Generationen und kommen nicht mit neuen Sachen. Subhanallah. Hat hier Allah Tabaraka wa Ta'ala das befohlen, dass du das machst? Nein, er hat dir befohlen, dass du Allah Tabaraka wa Ta'ala gehorchst und seinem Propheten alayhi salatu wassalam. Und nicht, dass du jetzt mit neuen Sachen kommst. Subhanallah. Also, die geben nichts Vorsprung. Wie sagt man das? Vor Koran und Sunna. Die geben niemanden Vorsprung. Keinem von ihren von ihren Gelehrten oder anderen. Vierte Sache ist Al-Ihtimam bi Kitabi wa Sunna. Al-Ihtimam, wie sagt man Al-Ihtimam? Okay, nicht besorgt, sondern sie interessieren sich. Nicht nur interessieren, sondern Al-Ihtimam, Allahumma. Besorgt. Die sind besorgt oder die machen sich Gedanken um Koran und Sunna. Koran und Sunna sind die wichtigste Sache bei ihnen. Die sind besorgt um diese Sache. Wie Hifz auswendig lernen, lesen, Tafsir, also die Erläuterungen und Erklärungen. Sie sind Ahlul Koran. Koran ist das Wichtigste in ihrem Leben. Und die Sunna des Nabi sallallahu alaihi wasallam. Die kennen das am besten. Wenn du sie fragst, wer kann Koran am besten? Du kannst nicht sagen, die Sufis. Die Rafida. Die Rafida nehmen Koran, diese Koran-Asle nicht an. Sie sagen, ein Drittel fehlt da. Oder zwei Drittel. Oder was weiß ich, wie viel Drittel bei ihnen fehlt. Ahle Sunnah wal Jama'ah kennen Koran am besten. Und machen sich Sorgen um den Koran. Die lernen ihn immer auswendig. Die lernen ständig Koran. Andere Sekten interessieren sich nicht für Koran wie Ahli Sunnah wal Jama'ah. Oder für die Sunnah selber. Weil wie ihr gehört habt, den Namen Ahli Sunnah haben sie unter anderem bekommen, wegen der Sunnah. Sie folgen der Sunnah. Alas? La hawla wa la quwwata illa billah. Wenn wir auf andere Sekten sehen, was kennen sie besser? Was ihre Schuyuch sagen, ihre Gelehrten sagen, oder was Allah tabaraka ta'ala sagt. Nimm einen Sufi. Allah kann außer Kulhu Allahu Ahad nicht viel. Oder wenn er etwas auswendig kann, er kann es nur sagen, er versteht nichts davon. Wenn du ihn fragst, was ist Beweis für diese und diese Sache, ihm nützt gar nichts, was er auswendig gelernt hat. Aber er sagt, mein Sheikh Abdul Baki hat das und das gesagt und das und das und irgendwelchen Schwachsinn. Was nichts mit Koran zu tun hat. Wallahi. Wallahi. Er hat das gesagt und das gesagt und das. Einmal sind Sufis zu Sheikh al-Islam im Temi gekommen. Und haben gesagt, unser Sheikh fliegt jede Nacht nach Mekka und kommt wieder zurück. Und Sheikh al-Islam hat gewusst, dass das möglich ist mit Hilfe von Djinn. Also die tragen ihn nach Mekka und zurück. Das ist möglich. Kommt drauf an, wie dein Verhältnis zu den Djinns ist. Oder? Du machst etwas für sie und sie machen etwas für dich. Du machst ihnen Ibadah oder Sajda oder was sie von dir verlangen und du kannst schon fliegen. Das ist nicht schwer. Aber da musst du, a'udhu billah, Kafir werden. Ohne Zweifel. Bi Ijma'il Ulema. Und Sheikh al-Islam im Temi hat das gewusst, dass das möglich ist. Was sagt er? Sagt ihm, wenn er über die Miqat fliegt, soll er Ihram anziehen. Subhanallah. Er soll nicht Ihram vergessen. Weil ihr wisst zum Beispiel, wer jetzt nach Mekka fliegt, wenn er Richtung Jidda kommt, wenn er Richtung Jidda kommt, steht im Flugzeug, es ist Mikat, jetzt ist die Zeit, dass ihr Ihram anzieht. Und dann gehen die Hajjis dort schnell, ziehen sich um. Und das ist auch ein Beweis bei denen, die sagen, man muss sich in der Luft anziehen. Warum? Wenn sie über die Mikat fliegen. Weil jeder muss vom Mikat mit dem Ihram Richtung Mekka gehen. Wenn er den Ihram nicht in Mekka anzieht, also den Ihram ist eigentlich was? Die Nia. Labbaik Allahumma Hajjan. Das ist Ihram. Wenn du das sagst, du bist Hajji. Halas. Aber wenn du das Gewand nicht anziehst, dann musst du schlachten. Manche machen das absichtlich in Mekka, in Medina. Zum Beispiel einmal in 5 Jahren ist es erlaubt, dass einer in Saudi-Arabien Hajj macht. Nicht jedes Jahr. Die erlauben das nicht. Das gilt auch für Studenten. Und es gibt manche, die überlegen sich, ich komme nicht mit dem Ihram rein, wenn sie mich auf dem Checkpoint sehen, mit dem Ihram, die schicken mich zurück. Er zieht sich normale Kleidung, kommt in Mekka rein, dann zieht er in Mekka Ihram an und dann schlachtet er. Fertig. Aztecs. Ja, manche machen das. Das geht. Aywa. Fünfte Sache. Ahle Sunna wal Jama'a machen keinen Unterschied zwischen Koran und Sunna. Ahle Sunna wal Jama'a machen keinen Unterschied zwischen Koran und zwischen Sunna. Außer in Sachen, in denen Allah tabaraka wa ta'ala einen Unterschied gemacht hat. Versteht ihr das? Also Ahle Sunna wal Jama'a machen keinen Unterschied zwischen Koran und Sunna. Das ist dasselbe für uns. Außer in Sachen, wo Allah tabaraka wa ta'ala einen Unterschied gemacht hat. Warum? Weil Koran und Sunna alle beide sind von Allah tabaraka wa ta'ala. Warum? Allah tabaraka wa ta'ala sagt, وَمَا يَنْتِقُوا أَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُحَى. Er redet nicht Sachen, die aus seinem Kopf sind, aus was er möchte, sondern all das, was er sagt, ist Wahi, ist eine Offenbarung. Deswegen ist Koran und Sunna alle beide Offenbarung. Wie sagt man das? Wahyan. Zwei Offenbarungen. Und das ist das Gleiche. Und es gibt keinen Unterschied für uns, wenn es um die Ahkam geht. Also um die Rechtssprüche oder um die Religion überhaupt. Aber es gibt manche Sachen, wo sich Koran und Sunna unterscheiden. Zum Beispiel, Koran kann man im Gebet rezitieren. Die Sunna kann man nicht im Gebet rezitieren. Du kannst nicht sondern sagen, an Amir al-Mu'minin Umar radiallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, innama al-amalu biniyat wa innama li kulli imrin ma nawa. Zum Beispiel. Kann man nicht, ohne Zweifel. Was gibt's noch? Und ila akhiri. Aber wir hier reden, worüber reden wir? Wir reden hier über die Ahkam selber. Die Aqida. Es gibt Sekten, die sagen, nein, wir nehmen nur Koran. Alles. Diese Sekte heißt wie Quraniyun. Das ist eine irre gelaufene Sekte und die ist im Kufr, im Unglauben. Warum? Weil sie nirgends im Koran finden werden, wie viele Rekaat man zu Salatul Dhuhr betet. Wo steht das im Koran? Nirgends. Das Asr. Wann ist die Zeit von Asr eigentlich? Wissen sie nicht. Warum? Weil es ist im Koran nirgends steht. Deswegen sehen wir heute die schlimmste Sekte, die sich dem Islam, also die sich als Muslime deklarieren, aber in Wirklichkeit sind das die größten Käfere, Käferatul Mushrikin, die sagen, wenn man sie irgendwas fragt über Sachen, die spezifisch sind für einen Muslim, für einen Garib, wie sagt man Garib? Ein Fremder. Was sagt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam gesagt? Bada al-Islamu gariben. Der Islam hat fremd begonnen, mit fremden Leuten hat er begonnen. Und es wird wieder zurückkommen, mit fremden Leuten. Fremdlinge, du gehst auf die Straße, die schauen dich an und sagen, von wo ist der, von Tora Bora gefallen oder was? Wallahi, ist das nicht so? Ich sitze vorhin im Auto mit meiner Frau und zwei schauen so rein. Und ich sage zu dem, was ist? Was glotzt du? Die alle beide so, die waren tot vor Angst. Ampel, die jung und weg waren sie. Subhanallah. Allahu musta'an. Fatuba li guraba. Tuba, das ist eine Wadi in Jannah. Sie heißt Tuba. Aber in Wirklichkeit kann man das als das, also dieser Ort, dieser Platz in Jannah, kann man das übersetzen. Man kann es auch übersetzen, Fatuba al-Guraba kann man auch übersetzen, frohe Botschaft. Frohe Botschaft. Sie sollen froh darüber sein, dass sie diese Guraba sind. Ha? Diese neue Sekte, diese modernen Muslime, egal über was du, sie sagt, das steht nirgendwo im Koran. Wo steht das Kopftuch im Koran? Das Kopftuch wirst du auch wirklich nirgends im Koran finden. Du wirst ein Hijab finden. Hijab Shara'i. Und nicht ein Kopftuch mit vielen schönen, bunten Blumen. Die sieht gar nicht aus. Sie sehen eigentlich wie diese französischen Fotomodels, die mit Brille und mit Kopftuch ein Cabriolet fahren. Was ist das für ein Kopftuch? Hat das was mit Scharia zu tun? Allahu musta'an. Wenn du sie siehst mit diesen Blümchen, so, Allahumma stan. Da steht sicher nicht im Koran. Wenn wir über den Brat reden, sie sagen, wo steht der Bart im Koran? Nirgends. Wo steht das im Koran? Nichts steht im Koran. Warum? Weil sie irre gegangen sind und haben die Sunna verlassen. Und wozu ist die Sunna eigentlich da? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ Wie Allah Ta'ala sagt, dass sie den Leuten das erklärt, was Allah ihnen offenbart hat. Allah Ta'ala hat den Koran offenbart. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam hat ihnen mit seiner Praxis erklärt, wie man was macht. Allah Ta'ala hat das Gebet befohlen. Du kannst jetzt nicht deinen Kopfstand machen und dich an die Wand stellen. Oder neben der Wand des, wie heißt diese Wand? Klagemauer. So stehen und wackeln. Allah muss dann. Oder irgendwie anders, wie die Muslime, oder die sich dem Islam, wie die im Kreis wackeln. So oder wie auch immer. Oder sie, die im Kreis diese Kette also drehen. Habt ihr das gesehen? Also eine Kette, die ist, Allah weiß, wie lang die sind, 20 Meter oder sowas. Und die sitzen im Kreis und machen etwas, was Allah ihnen nicht befohlen hat. Und sie machen etwas, die sagen, wir erwähnen den, also Dhikr, den Namen von Allah. Das ist eine gute Sache. Subhanallah. Hat das was mit der Praxis von Rasul sallallahu alaihi wasallam zu tun? Eigentlich gar nichts. Aber die Leute halten sich an die Praxis von Rasul sallallahu alaihi wasallam nicht. Asallallahu tabaraka ta'ala an yaj'alana min allazina yatamassakuna bi kitabi wa sunna kama yarda huwa tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Das war der fünfte Punkt da. Du kannst, wenn du dir den anhörst, einfach nehmen und die Punkte schreiben. 1, 2, 3. Mache ich hier meistens mit sowas. Wallahi, das wäre bismillah eine gute Sache für die Brüder. Taib. Sechste Sache ist, sie nehmen die Sunna Sahiha als Beweis. Egal, ob es sich dabei um Mutawatir handelt oder um Ahad. Ihr wisst, es gibt Hadithe, die sind Mutawatir, und es gibt Hadithe, die sind Ahad. Ahad kommt von dem Wort Ahad und bedeutet einer oder eins. Ahad ist jede Überlieferung, in dessen Überlieferungskette in einer der Generationen oder in allen Generationen es nur einen Überlieferer gibt. Zum Beispiel einen Hadith, nur Omar radiallahu anhu hat ihn vor der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gehört. Nur er, keiner der anderen Sahaba. Und er hat ihn zu 10 von anderen Tabin übergebracht. Oder 100, das ist egal. Wenn es nur in einer Generation in dieser Überlieferungskette nur eine Person ist, dann heißt dieser Hadith Ahad. Hadith Mutawatir ist jener Hadith, in denen es mehrere Überlieferer gibt. Zum Beispiel 10 Sahaba haben etwas von Rasulullah gehört. Dann die 10 haben es anderen 10 erzählt. Und so weiter und so weiter. In jeder also Überlieferungskette gibt es 10 oder mehr. Also die Zahl steht nicht fest, aber dass sie den Hadith so überliefern, dass dir hundertprozentig klar ist, dass sie sich niemals einigen konnten, dass sie lügen. Zum Beispiel, Koran ist Mutawatir. Hunderte von Sahaba haben ihn auswendig gelernt. Dann haben sie 100 anderen diesen Koran beigebracht. Und immer weiter bis Yomul Qiyamah. Koran ist Mutawatir. Und es gibt nicht nur das. So, er wurde geschrieben, halas. Die Hadithe wurden so überliefert, halas. Wallahi, wenn wir über die einzelnen Muhaddithin, wie sagt man Muhaddithin? Also die Hadith-Gelehrten, wenn wir über die Einzelnen reden würden, zum Beispiel in dem Imam Bukhari, und reden über ihn, wie er gelernt hat und wie er war. Wallahi, das ist, du bist irgendwie in einem, wie sagt man das, Trans? Wallahi. Oder über Imam Muslim, wie er war. Oder Yahya ibn Ma'in. Oder Imam Ahmed. Und so weiter und so. Wallahi, das ist etwas Wunderschönes. Und wallahi, ich wünsche mir, also für die deutschsprachigen Brüder, dass sie irgendwann einmal bi'iznillah ta'ala Durus bekommen über die Ahlul Hadith. Wer sie waren und wie sie gelebt haben. Und auf welche Probleme sie gestoßen sind wegen Islam. Und deswegen respektiere ich ehrlich jeden Muslim, der sich in Probleme stürzt, große Probleme. Wegen was? Wegen Allah, wegen dieser Religion. Das ist ein Beweis für was? Dass in dieser Dunya nicht wichtig ist, sondern diese andere Dunya. Und der, warum? Wenn der Mensch weiß, dass sich, also er muss sterben. Was ist der Tod eigentlich? Ihr wisst, was der Tod ist. Der Tod ist, wenn sich die Seele vom Körper trennt. Der Körper, Hawas, tot. Aber die Seele stirbt niemals. Die Seele wird immer leben. Und wenn du das weißt, dass dir das früher oder später passiert, heute oder morgen, Allah tabaraka wa ta'ala hat jeden von uns den Tod geschrieben. Jeden von uns. Es gibt viele, die Kinder als Kinder sterben. Es gibt andere, die sterben als ältere Leute. Man kann niemals sagen, wann es besser ist für jemanden, dass er stirbt, oder? Weil Allah tabaraka wa ta'ala weiß alles am besten. Subhanahu wa ta'ala. Und nicht nur das. Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagte, wünscht euch nicht den Tod, wenn ihr auf Probleme stoßt. Aber wenn ihr unbedingt, wenn die Probleme so groß sind, dass ihr das nicht mehr aushält, dann sagt Allahumma. Also mein Allah, wenn du weißt, dass der Tod besser für mich ist, dann gib mir den Tod. Und wenn du weißt, dass das Leben für mich besser ist, dann lass mich weiterleben. Und das ist Subhanallah. Der Mensch sollte vor Allah tabaraka wa ta'ala stehen wie ein Miskin. Wie sagt man Miskin? Ein Armer. Das ist die wahre Religion. Du stehst vor Allah tabaraka wa ta'ala, weil du Allah tabaraka wa ta'ala kennst. Du weißt, dass der Allah tabaraka wa ta'ala dir, er hat dir alles gegeben. Subhanahu wa ta'ala. Er hat dir die Augen gegeben, damit du die Farben unterscheidest. Die Blau von Rot und Grün. War jemand von euch tauchen einmal im Meer? Ich war das. Ich war am Roten Meer, Saudi-Arabien. Wallahi, das ist eine andere Welt. Wallahi, du dankst Allah, dass er dir die Möglichkeit gegeben hat, dass du mit deinen Augen solche Sachen siehst. Sachen, die es auf dieser Dunya gibt und Sachen, die es in Jannah gibt, nur die Namen sind gleich. Baum, Baum. Ja? Alles andere ist. Warum? Weil Allah tabaraka ta'ala sagt, ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. In Jannah gibt es was? Das, was ein Auge nie gesehen hat. Und das, was das Ohr niemals gehört hat. Und das, ما لا خطر على قلب بشر. Und es kann dir nicht einmal einfallen. Du kannst es dir irgendwie erklären. Das Schönste, was du dir vorstellen kannst, es ist schöner. Zum Beispiel eine Feide, habe ich euch die gesagt, über Jinn, also die Wurzel Jim, N. Die Wurzel könnt ihr alle Arabisch lesen. Also Koran. Jim nun, zum Beispiel das untere ist J. Und das obere ist da, dieser obere Buchstabe, aber nur mit einem Punkt, das ist nun. Jinn. Jedes arabische Wort, was aus dieser Wurzel ist, Jinn, bedeutet auf etwas Verstecktes, deutet auf etwas Verstecktes. Zum Beispiel Jinn. Jinn ist ein, wie übersetzt man das, Geist, Genie. Ja? Etwas, was man nicht sieht, es ist versteckt. Versteckt vor unserem Auge. Es ist versteckt, wir sehen es nicht. Aber vielleicht die Hayawanat können es sehen. Oder die Malaika, die kleine Babys können sehen. Nach einigen Überlieferungen. Dass kleine Babys Malaika sehen können. Aber wir reden hier nicht von Malaika, wir reden hier von Jinn. Also eine Feide. Wie sagt man Feide? Ein Nutzen. Das erwähne ich so, weil unser Ders ist fast vorbei. Ich will euch nicht müde machen. Dann kommt sie nicht mehr wieder. Dann sagt sie, Allah, dieser nicht Sheikh, Stakfurullah, dieser Bruder hat eine Stunde geredet. Also, zum Beispiel Jinn ist versteckt, wir sehen nicht. Majnun bedeutet verrückt. Ist einer, dessen Verstand versteckt ist, überdeckt ist. Ja? Jenin ist das Baby im Bauch. Es ist überdeckt, versteckt, man kann es nicht sehen. Jannah, die Jannah ist auch versteckt. Wie? Die Bäume in Jannah sind so groß, dass ihre wie heißen diese Baumkronen, so ineinander gehen, dass man von oben die Jennerei nicht sehen kann. Allahu Akbar, stellt euch das nur vor. Und nicht nur das, nimmst den Hadith von Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wenn er über die Jannah redet und sagt, es gibt einen Baum in Jannah. Ein Reiter, der auf einem Pferd reitet. Er reitet 70 Jahre, ja? Oder 100 Jahre? 100 Jahre in ihrer Will, wie sagt man das? In ihrem Schatten mit einem guten, also Tempo. Ja? Subhanallah, stellt euch das vor. Allahu Akbar. Also, wir sind von dem Thema total abgewichen. Also der sechste Punkt war, die nehmen die Sunna als Beweis, also wenn ein Hadith sahih ist, und wir haben heute, Alhamdulillah, die meisten Hadithe, die sahih Hadithe sind von den Daif Hadithen getrennt. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wir haben keine Probleme damit. Die früheren Generationen hatten Probleme damit. Er sitzt Tag und Nacht, isst gar nichts. Warum? Ist gar nichts. Um die Sahih Hadithe von den Daif Hadithen zu trennen. Das ist seine Arbeit. Ali al-Madini, einer der Tabi'in, Tabi-Tabi'in, er hat zur Zeit von Ahmed ibn Hanbal hat er gelebt. Er ist einer von denen, er war einer der größten Muhaddisin in der islamischen Geschichte. Also er hat mit Ahmed ibn Hanbal in derselben Zeit gelebt. Einer der größten Ulema. Zum Beispiel er, als man ihn gezwungen hat, dass er sagt, dass Koran erschaffen ist, und nicht Allahs Wort, dass er erschaffen ist von Allah, er konnte diese Fitna nicht, also, wie sagt man das, standhalten. Als Imam Ahmed ihn gefragt hat, warum hast du das gemacht? Warum? Wenn alle es machen, du darfst es nicht machen, weil du bist was? Du bist Qudwa, die Leute schauen auf dich. Du hättest es niemals machen dürfen. Er sagt, Wallahi, du sieh mich an, wie ich aussehe. Also wir sehen nicht, wie er aussieht, aber in seinen, also die Überlieferungen. Sieh mich an, wie ich aussehe. Wenn man mich nur einmal schlagen würde, ich wäre sofort tot. Also das war ein Mann, der hatte wahrscheinlich nur Haut auf den Knochen. Er ist nur gesessen und gelernt. Für wen? Für Allah, der Barakat Allah. Wozu? Damit wir heute die Hadithe, die Daif-Hadithe haben, und dass wir die Sahih-Hadithe haben. Und ihr kennt die Geschichte, wo Imam Ahmed seinen Sohn jahrelang gelehrt hat. Er hat tausende Hadithe gelernt. Hunderte, tausende Hadithe hat er gelernt. Dann hat ihn sein Vater gesagt, du bist mit den Daif-Hadithen fertig, jetzt beginnen wir mit den Sahih-Hadithen. Also die falschen Hadithe habe ich dir alle beigebracht. Jetzt lerne ich dir die anderen bei. Bringe ich dir die anderen bei. Subhanallah. Auch drei Imame, berühmte, es war Imam Shafi, Imam Ahmed und noch einer. Ich kann mich nicht erinnern. In der Früh, was hat der eine gemacht? Der eine hat dies gemacht, die ganze Nacht. Der eine, was sagt er? Er sagt, ich habe heute in dieser Nacht tausende Daif-Hadithe von tausenden anderen Sahih-Hadithen getrennt. Seine Arbeit war das, Subhanallah. Und wir haben, Alhamdulillah, du nimmst Imam Bukhari, Halas, die Ahle Sunnah wal Jama'a sind sich einig, dass Sahih al-Bukhari das, wie sagt man das? Richtigste Buch nach Koran ist. Und daran zweifeln wir nicht, Wallahi. Und nicht nur das, wenn wir jemanden hören, der gegen Imam Bukhari etwas sagt, dann ist das Beweis, dass er ein Mubtadi ist. Bell kann es auch ein Beweis sein, dass er ein richtiger Kafir ist. In Allah, tabaraka wa ta'ala. Und dass er nicht an Allah, tabaraka wa ta'ala glaubt. Das gilt auch für Imam Sheikh Islam ibn Taymiyyah. Warum? Weil wenn wir über die Akida Ahl Sunnah wal Jama'a reden, meistens, nicht nur das, wenn wir den Ahlul Bidah antworten, den Sekten antworten, in ihrer Irreführung, wenn wir ihnen antworten, dann an wen wenden wir uns immer? Sheikh Islam ibn Taymiyyah. Weil in seiner Zeit haben die Sekten richtig begonnen, sich zu entwickeln. Zur Zeit von Sheikh Islam ibn Taymiyyah. Wenn wir jemanden sehen, der gegen Sheikh Islam ibn Taymiyyah redet, dann ist das Beweis, dass er weit weg ist von dem richtigen Weg. Wallahi. Ich gebe euch noch eine Feder, bevor wir aufhören. Bismillah ta'ala. Das mache ich noch fertig. Also, wir machen keinen Unterschied. Warum? Weil zum Beispiel die Mu'tazila oder die Asha'ira oder die Maturidiyya, die heutigen Hanefiten, die sagen was? Oder nicht die heutigen, sondern die meisten heutigen Hanefiten sind in Aqida Asha'ira und Maturidiyya. Ohne Zweifel, das sagen sie sogar selber. Die islamische Gemeinschaft in Bosnien zum Beispiel, sie sagen, wir sind Fiqh, also Fiqh, die Rechtsschule, sind wir Hanefiten. In unserer Aqida sind wir Asha'ira und Maturidiyya. Und unser Weg ist die sufische Tradition. Das ist ein Mix, der absolut nicht zusammenpasst. Imam Abu Hanifa war niemals ein Ash'ari und auch kein Maturidi, weil die sind nach ihm, hunderte Jahre nach ihm sind sie gekommen. Hunderte Jahre nach Imam Abu Hanifa sind sie gekommen. Imam Abu Hanifa war ein Sunni, subhanallah, und kein Ash'ari oder Maturidi. Die Ash'ari sagen, Allah Tabarakatala hat 7 Eigenschaften. Und die Maturidi sagen, Allah Tabarakatala hat 14 Eigenschaften. Wie konnten sie das jetzt zusammenbekommen? Die Asha'ira sagen, Allah Tabarakatala hat nicht die Eigenschaft der Rahme. Also wenn du fragst, ist Allah gnädig? Ein richtiger Asha'ri muss dir sagen, eigentlich nicht. Weil das passt nicht zu unseren Regeln, die wir aufgebaut haben. Dann sagst du ihm, Ja Rabbil Alamin, Schwachkopf, wer soll zu dir gnädig sein, Yomul Qiyamah, außer Allah Tabarakatala. Allah Tabarakatala, jede Surah beginnst du Bismillahirrahmanirrahim. La hawla lana wa la quwwata illa billah. Und die sufische Tradition hat was mit den Sahaben gar nichts zu tun. Weil wenn die Sufis, wenn wir über die Sufis reden, warum wurden sie Sufis genannt? Hä? Suf. Wolle. Wolle, Wolle. Wolle. Die haben früher billige Klamotten aus Wolle getragen. Hm? Deswegen, und mit dieser Sache war sie berühmt. Das sind Leute gewesen, die sich von dieser Dunya also getrennt haben. Tamamen. Die Dunya hat mit der Dunya nichts zu tun gehabt. Wie Ali zum Beispiel. Ali radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu, Khalifatul Mu'minin. Was hat er gesagt? Ya Dunya, gurri gairi, talaqtuki thalathan. Oh, du, also Dunya, wie sagt man Dunya, Welt? Welt, ja. Na? Betrüge jemand anderen. Ich habe dich dreimal, habe ich dir Talak gegeben. Also ich habe mich von dir dreimal scheiden lassen. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Subhanallah. Wenn wir über die, wie sagt man, Sucht? Also Abstinenz, also Askese. Genau, das, genau. Oder Asketismus, kann man das auch sagen? Ja. Al-Muhim, wenn wir das lernen wollen, von wem lernen wir es? Von den Sufis? Nein, von den Sahaba selber, von Abi Darda, radiallahu anhu, und von anderen Sahaba, von Abu Bakr, von Omer, der die ganze Nacht gebetet hat. Subhanallah. Omer, radiallahu anhu, einer der Tabi'in. Jede Nacht, also die ärmeren Familien, in der Früh, die machen die Tür auf vor ihrem Haus, steht Essen. Jede Nacht. Und die haben nie, jahrelang haben sie nicht gewusst, wer dieser Mensch ist. Bis er nicht gestorben ist. Als er starb, kam kein Essen mehr. So haben sie gewusst, dass er das war. Subhanallah. Aber heute muss in jeder türkischen Moschee ein großer Zettel sein. Name, Familienname und Punkt 100 Euro für diesen Monat. Jänner, Februar und so weiter und so weiter. Wie viel er gezahlt hat. Und wenn du nicht seinen Namen schreibst, er schreibt sich aus dieser Moschee aus und schreibt sich in eine andere ein. Weil er will, dass jeder sieht, dass er das für Allah tabarak wa ta'ala, das heißt, dafür Allah tabarak wa ta'ala gemacht hat. La hawla lana wa la quwwata illa billah. Wir gehen immer wieder, also weichen vom Thema ab. Also was haben wir gesagt? Ahli Sunnah wal Jama'ah machen keinen Unterschied zwischen Hadith Ahad und Hadith Mutawatir. Wenn die Überlieferung sahih ist, wenn dieser Hadith als sahih, also als authentisch eingestuft wurde, nehmen sie ihn als Beweis in Aqida und in Ahkam. also im Akida, im Glauben selber und im Rechtsspruch. Es kann dir jetzt nicht jemand kommen und sagen, nein, dieser Hadith ist ahad, wir nehmen ihn nicht an. Halas, ist dieser Hadith sahih? Ist er von Imam Bukhari überliefert? Oder von Imam Muslim? Oder von jemand anderen, der immer und als sahih erklärt wurde? Ja, halas. Intahal Amr. Was bedeutet Intahal Amr? Die Hasaha ist beendet. Halas. Taib. La hawla lana wa la quwwata illa billah. Das ist also der sechste Punkt. Der siebte Punkt ist, und wir werden nur also den Überschrift erwähnen und dann hören wir bi'iznillahi ta'ala auf. Ha? Was sagst du dazu? Also der siebte Punkt ist, die haben keine besondere, spezielle Person, von der sie alles nehmen und auf die sie sich immer verlassen. Also in der Religion, was es das Lernen angeht. Ich meine das nicht verlassen in dem Sinne, wie man sich auf Allah Tabaraka verlässt, sondern in dem anderen Sinne. Versteht ihr? Außer Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wie Imam Malik sagte, von niemandem nimmt man alles. Oder außer Sahib Hadar Qabur. Illa außer der Mann, der in diesem Grab liegt. Und wo hat er das gesagt? In Medina, in Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Also in der Moschee vom Propheten. Also nur von ihm, nur von Rasul sallallahu alaihi wasallam, nimmt man alles, was er sagt. Und von keinem anderen. Zum Beispiel das Problem heute bei unseren, zum Beispiel diese Sahwa, wie sagt man das, Sahwa? Also das islamische Erwecken. Ja? In Europa oder in Asien oder in den arabischen Ländern. Es ist gleich wie bei Ihnen oder bei uns. Heute kann keiner sagen, die Saudis sind die besten Muslime. Oder die Ägypter sind die besten Muslime. Oder die Türken sind die besten Muslime. Oder was weiß ich was. Die Religion in unserer Zeit, der Dien, der Glauben in unserer Zeit, in dieser Zeit, wo wir keinen islamischen Staat haben, ist auf wen? Auf einzelne Personen ist sie. Einzelne Personen auf dieser Welt tragen diese Religion. Du findest in London einen Muslim, also Allahu Akbar. Genau denselben findest du auch in Mekka oder in New York oder in Wien, bismillah ta'ala, oder irgendwo anders. Aber es gibt keinen Zweifel, dass bei den Brüdern aus den arabischen Staaten die meisten Gelehrten sind und die meisten Kämpfer, fisabilillah. Und diese zwei Sachen werden sich niemals trennen bis zum jüngsten Gericht. At-Tawhid wal Jihad. At-Tawhid wal Jihad werden sich niemals trennen und keiner wird sie trennen können. Weil Allah tabaraka wa ta'ala hat sie bis zum Yawm al-Qiyamah bewahrt. Diese zwei Sachen. Tawhid ist unser Glauben und Jihad ist das, was diesen Glauben schützt. Allahu musta'an. Taib, sie haben niemanden Besonderen, von dem sie alles nehmen, außer Rasul sallallahu alaihi wasallam. Von Rasul sallallahu alaihi wasallam nehmen sie alles. Jeder, der etwas sagt, was nicht mit dem, was Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, übereinstimmt, was verlassen sie? Das, was dein Imam sagt, oder das, was Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt? Das, was der Imam sagt. Egal wer er ist, egal wie groß er ist, wenn man sagt, Mashaykh Kibarul Ulema, also eine Gruppe, die man heute nennt, Kibarul Ulema, die großen, eminenten Gelehrten, zum Beispiel die Saudi-Arabien. Auch wenn sie so eminent sind und so groß sind, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wenn sie etwas sagen, was der Sunna nicht entspricht, Malesh. Wie sagt man Malesh? Malesh bedeutet eigentlich, entschuldige, aber es bedeutet Asten, Ma alayya shay. Ma alayya shay. Malesh. Ja? Nicht interessiert mich. Es bedeutet eigentlich, also die Araber benutzen es als Entschuldige. Aber Malisch. Malisch. Allahu musta'an. Man hat die arabische Sprache total zerstört. Die meisten Araber, mit denen ich hier rede, ich verstehe sie gar nichts. Und wenn ich rede, die denken, das ist Koran. Allahu musta'an. Allah, einer der Brüder hat hocharabisch geredet. Mit den Beduinen Und einer von ihnen hat, als er aufgehört hat, einer hat gesagt, Sadakallahu al-Azim. Allah, Ustaz. Allah, Allah, Allah, Allah, wir hören Bismillah hier auf und das nächste Mal machen wir weiter. Wie du weißt, zum Beispiel in Saudi-Arabien sagt man, Ma akel chay. Ich habe nichts gegessen. Die Ägypter sagen, Ma akelsh. Und die Tunesier sagen, Meklesh. Subhanallah, man hat die Sprache total kaputt gemacht. Subhanallah. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah tabaraka wa ta'ala wird diese Sprache, also die arabische Sprache, sage ich, und den Koran und die Aqida und den richtigen Glauben, bis zum jüngsten Gericht aufbewahren, wie er das versprochen hat, tabaraka wa ta'ala. Also daran zweifeln wir nicht. Es geht nur um wen? Um die, die sich diesen, wie sagt man das, Safina, Kefiukal Safina, Schiff, die sich diesem Schiff anschließen, kann man sagen, oder diesem Zug, klingt besser als anschließen. طيب أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بارك الله فيكم الوغى بركانا في النيران تحرق حرمانا اقذف النيران تحرق حرمانا حاربي ظلالا تعبد الصلبانا حاربي ظلالا تعبد الصلبانا يا جموع الحق ثوري الوغى بركانا